Zhu Wangfan, Oberforscher des Instituts für Abrüstung und Frieden des Außenministeriums der TVRK, veröffentlichte am 13. Januar einen Kommentar mit dem Titel »Ein miserables Resultat der unterwürfigen Diplomatie«. Der Kommentar hat folgenden Wortlaut. Die südkoreanischen Herrscher, die durch den Skandal von Park Geun-hye und Choi Soon-sil ins schlimmste politische Chaos geraten sind, befinden sich durch außenpolitische Drücke der Großmächte in der Umgebung in einer ernsten Krise. Im Juli des Vorjahres unterwarf sich die landesverräterische Präsidentin Park Geun-hye dem Druck der USA, die Südkorea besetzt halten und ihre Asien-Pazifik-Herrschaftsstrategie verwirklichen wollen, und beschloss, das amerikanische Raketenabwehrsystem SAAT in Südkorea zu stationieren, was vom gegenwärtigen südkoreanischen Regime forciert wird. Dadurch ist Südkorea in eine nukleare Vorpostenbasis der USA und ihre nukleare Überwachungsbasis an der vordersten Front verwandelt worden. Zugleich ist es das erste Angriffsziel der Nachbarländer geworden. Für die Verstärkung der militärischen Zusammenarbeit mit Japan fabrizierte das südkoreanische Regime am Ende des Jahres 2015 eine angebliche Vereinbarung, die für wenig Geld das Sexualsklavereiverbrechen der japanischen Armee vertuscht. Die südkoreanische Bevölkerung, die über die unterwürfige Diplomatie der Landesverräterin Park Geun-hye empört ist, errichtete jüngst vor dem japanischen Generalkonsulat in Busan eine Mädchenstatue. Das gab Japan den Anlass, einen beispiellos starken Druck auf die südkoreanische Regierung auszuüben. Zwischen den Großmächten ist heute Südkorea das Opfer ihrer Konkurrenz um die strategische Vorherrschaft in der asiatisch-pazifischen Region geworden. In Bezug auf die beispiellos schändliche Außenpolitik Südkoreas melden die südkoreanischen Massenmedien, vom Beginn des neuen Jahres an sei die südkoreanische Diplomatie ein Gegenstand der Revanche geworden. Südkorea werde von China, Japan und den USA missachtet. China halte Südkorea für sein Grenzland. Trump gebe auf Südkorea keine Acht. Auch wenn es im Interesse liegen möge, werde es nicht bevorzugt. Südkorea sei ein Trommel geworden, die die Großmächte wie China, Japan, die USA und Russland für ihre Interessen beliebig schlagen. Die heutige Lage Südkoreas erinnert an das elende Schicksal des feudalen Königreichs Joseon, das Ende des 19. Jahrhunderts durch Kriecherei und Unfähigkeit in einen Spielball der Großmächte verwandelt worden war und letzten Endes eine Kolonie des japanischen Imperialismus wurde. Die verhängnisvolle Lage Südkoreas, das im In- und Ausland in Sackgasse geraten ist, ist ein unvermeidliches Resultat der unterwürfigen Diplomatie der Landesverräterin Park Geun-hye, die als Untertan der USA diente, angewiesen auf die äußeren Kräfte war und sich für die Konfrontation mit den Landsleuten einsetzte. Bei der Beobachtung der Lage Südkoreas und der harten Realität in der Umgebung fühlt sich die TVRK sehr stolz darauf, dass sie trotz der Veränderung der Situation und der Beziehungen in der Umgebung auf dem Weg zur Souveränität, Songun und Sozialismus unbeirrt und gerade voranschreitet. In dieser Region ist der geopolitische Fatalismus bereits eine Vergangenheit geworden und die TVRK hat sich zur Atom- und Militärmacht im Osten entwickelt, die selbst die stärksten Feinde nicht anzutasten wagen. Die Armee und das Volk der TVRK werden auch künftig, trotz der Drücke der Imperialisten und der Vormachtstrebenden, am Prinzip der Souveränität festhalten, sicher mit ihrer eigenen Kraft den Frieden und die Sicherheit des Staates schützen und zur Verteidigung des Friedens und der Sicherheit der Welt aktiv beitragen.